An tausend Meilen hast du heut schon hinter dich gebracht. Es ist spät, du suchst und findest eine Bleibe für die Nacht. Von all dem, was du schon gesehen und nicht begriffen hast, bist du todmüde, sehnst dich nur nach einer langen Rast. Dies Hotel, die trübe Funzel in dem engen Korridor, kommen dir, als du dich umsiehst, schon nicht ganz geheuer vor. Und dann weißt du es genau, als du die Zimmertür aufschließt, dass du vor langer Zeit schon einmal hier gewesen bist. Schlaf nicht ein im Hotel zur langen Dämmerung, bleib wach, denn der Atem toter Seelen staut sich unter diesem Dach und fässt sich, wenn du schläfst, so tief in Hirn und Lungen fest, dass du dieses Haus nur sterbend oder tot wieder verlässt. Und du sitzt, du wachst und wartest, doch die Zeit will nicht vergehen. Und dir ist, als könntest du auf einmal durch die Wände sehen. Siehst dein Zimmer so wie deins und dein Junge kommt herein. Du erschrickst und meinst, du selber könntest dieser Junge sein. Große Füße, große Augen, von zu Hause durchgebrannt. Haar und Hosen viel zu kurz, wie es noch brauchst auf dem Land. Alles liebend, ohne Furcht, was neu und fremd ist um ihn her. Und du fragst dich, ob du Jesu jung gewesen bist wie der. Im Raum gleich nebenan siehst du dich als alter Mann, einsam und verbittert, krank und ohne einen Zahn. Und der wackelt mit dem Schädel, hält die Bibel auf den Knien, seine dürren Spinnenfinger blättern auf, geregt darin. Ganze Sätze streicht er aus mit seinem Rotstift in der Hand und schreit dafür böse flüsternd, wilde Flüche an den Rand. Und schon bluten seine Finger, zucken weiter wie im Krampf. Du gibst ihm noch eine Stunde und dann endet dieser Kampf. Ja, schlaf nicht ein im Hotel zur langen Dämmerung, bleib wach, denn der Atem toter Seelen staut sich unter diesem Dach und frisst sich, wenn du schläfst, so tief im Hirn und Lungen fest, dass du dieses Haus nur sterbend oder tot wieder verlässt. Auch der Junge schläft noch nicht, nimmt sein Instrument und spielt, dazu schreibt etwas auf, bringt in Reime, was er fühlt. Falsche Töne, schlechte Verse, es ist gleich, wie gut er's macht, denn nur schreiben, spielen, singen übersteht er diese Nacht. Das macht durstig und er dreht an dem Wasserhahn, der spritzt etwas aus, was nach dem riecht, was ein Sterbender ausschwitzt. Und du wünschst dir, dass er statt zu trinken in das Becken schießt. Und er tut's und bleibt für diesmal noch verschont von diesem Gift. Deine Uhr zeigt erst auf drei, sie blieb schon vor Stunden stehen. Sie schläft den langen Schlaf und wird nie mehr wieder gehen. Es wird morgen, Junge, nimm jetzt deine Brocken, du musst fort. Da ist ein Park mit einem Brunnen drin und wasch dich dort. Du wirst dort noch andere finden, die sind auch so jung wie du. Die erklären dir die Welt, höre ihnen ruhig zu. Dann willst du weiterziehen, viel sehen, doch das Wenigste verstehen. Und nach Jahren vielleicht nochmal über diese Schwelle gehen. Dann schlaf nicht ein im Hotel zur langen Dämmerung, bleib wach,